Es hat sich ja eines gezeigt. Die Schutzstaffel war fähig, aus ihrer klaren rassischen Einstellung und ihrer eindeutigen großgermanischen und Reichseinstellung, war fähig, auch andere Völker heranzuholen und sie innerlich, und darauf kommt es nämlich an, zu binden. Es würde ja nichts nützen, wenn wir Menschen anderen Volkes oder anderen Blutes organisieren würden, ausbilden würden, sie bewaffnen würden und sie gingen eines Tages, weil sie innerlich nicht gewusst sind, gegen uns los. Es ist, glaube ich, geglückt, dass bisher keine dieser fremden Divisionen, die ja im Wehrmachtbericht als SS-Verbände, weil sie dem Oberbefehl des Reichsführers SS unterstehen, die Männer sind natürlich nicht SS-Männer, dass keiner dieser Verbände uns irgendwo im Stich gelassen hat. Wir haben an außerdeutscher Wehrkraft, an deutschen fremder Staatsangehörigkeit aus Rumänien und Ungarn, an germanischen Freiwilligen aus Niederlanden, Flandern, Dänemark, Norwegen, von 500, 600 Mann aus Schweden und der Schweiz, aus Freiwilligen und von uns Ausgehobenen aus Estland, Lettland, Galizien, Kroatien, Bosnien und Albanien an zusätzlicher Wehrkraft dem Reich rund 350.000 Kämpfer hereingeholt und führen sie.